Vor der Tür stand das Kind, ungefragt. Es bliebe jetzt hier bei mir, unwiderruflich, und ging an mir vorbei, sich an den Tisch zu setzen, der unbefleckt, ungedeckt, mittig das Zentrum uns bietet für das Gespräch, dem ich ausgewichen so lang, dass ihm bang, ich hätt alles vergessen. Versessen ist's drauf, dass ich mich für eine heile Weile zu ihm geselle, ins Helle der Morgenröte, die henceforth, fence north, an uns vorbeiziehen, unaufhaltsam, gewaltsam uns in ihr Licht tauchen wird. Dem komm ich nicht aus. Das Kind sucht mich aus und fragt immerzu, was willst du? Ich bleibe vorm Schlosstor, der geschlossenen Tür, von der ich nie weiß, wer sie zugesperrt, zugesperrt. Was liegt in meiner Hand? Wo sind die Schlüssel? Gab's nicht einen Ausweg? Einen Hinterausgang? An Küche, Kind, Kühlschrank vorbei, über den Balkon? Mit Bedacht! Die Belletage? Mit Bewegung! Hinunter auf den blanken Beton. Bruchlandung! Ginge das nicht? Im Traum hat das Haus stets mehr als 7 Räume, um uns als Labyrinth das Gefängnis zu bieten, in dem wir gefangen, verfangen, über Treppen plus und Klippen hoch rauf, tief runter klettern plus und klimmen, kostet uns Kraft, ob man's wohl schafft. Was tust du da? Fragt das Kind gegenwärtig, während ich im Vergangen gewesen, verwesen. Wen, was erwarten wir denn? Was soll denn noch kommen? Du hast es gewusst. Wir stecken fest im Verlust. Verlustierung nicht möglich. Justieren den Schmerz, mein Herz, da fühlen wir hin, weil wir ihn kennen und wissen, wo wir ihn finden. Der Zugang ist niedrigschwellig. Frag nicht warum. Um uns zu weiden am Leiden, ganz bescheiden, beschneiden, nur kein niederer Neid. Wie kommt man dazu, einen Verlust zu empfinden, wo nie was war? Einen fremden Besitz als ein eigenes Fehlen diagnostizieren, reparieren, ekrasieren, mit Verzicht plus und Vernicht, als ob kein Hab und plus Gut haben, zureichend, zulänglich, zugänglich. Über die Lücken bauen wir Belobigungsbrücken, Public Press Release. What a relief! Die sollen uns genügen zum selber belügen, 7 Tage lang. Dann fällt uns ein, es fehlt uns noch ein Verbot. Auch dich sah ich schon im Traum vor unserem Haus, anschreiend plus und beschimpfend. Mich? Wieso nur mein Kind? Ich aber, ich blieb seelenruhig. Riss mich zusammen, um dich zu besänftigen und zu beschwören. Wir wollen doch alle dasselbe. With all your respect. Alle Wörter mit FR. Frei, Fried, Frö, Freundliche, Freude. Jawohl, frappierend. Da erhoben sich die 3 LöwInnen, die sich im Schein der Sonne träge im Staub der Straße gewälzt. Wo kommen die her? Wo brachen die aus? Dann stürmten sie auf uns los. Da liefst du zu mir, hängtest dich ein, bliebst an meiner Seite, so rannten wir durch den Garten ins Haus, in die Küche, hinein und schlossen die Tür. Sicher waren wir. So sitzt du nun da, still, stumm und starr, stierst unentwegt, unbewegt auf leere Teller. Ich bin dein Bedarfshalt, aber es gibt nichts bei mir, ich weiß. Ich bin eine recht schlechte Gastgebende, seit ich das Wirtshaus verließ. Und war's auch schon vorher. Bei mir muss ein Kind hungern. Von der Alten zu schweigen, die unten im Keller verschmachtet, seit wir das Brot auf die Dächer tragen zum Rekriegstanz. Du weißt, das war schwer. Natürlich tut es mir leid. Ein Grund mehr für den Schuldberg, den wir geduldig anhäufen, statt zu entwerten. Ich kann nichts dafür, es ist unerwünscht. Du krallst dich fest an mir wie im Traum. Allein kannst du nicht überleben, unreifes Wesen. Du hast ja nur mich. Paradies, Parasit! Du lachst mich aus, wer hält da wen? Und ich seh meine Hände um deine geklammert. die lassen nicht los. Und ich dachte, ich hätte dich längst weggelaufen, geschrieben. Dabei fülle ich alles in dich hinein. Psst, psst! Du bist mir der Scham, Schuld, Schimpf, Schande, Spott. Heut bist du mir fremd und morgen gut. Übermorgen übe ich Nachsicht. Ich komme nicht zurecht mit Wunsch und Bedürfnis. Es ist alles eins. Hat der Leib einen Bedarf, versteht der Magen nur eine Sprache. Appetit, Appetit! Was ist mein Begehr? In uns lebt eine dicke Frau, die möchte heraus, will ersichtlich Hang und Drang herausquellen. Sag mir, mein Kind, zuckt sie da Neos, wenn der Körper das Gefühl eines Mangels selbst ständig in Hunger übersetzt, was macht dann satt? Transponiere! Das Kind sucht mein Auge. Insinuiert! Es weiß, seinem Blick geb ich nach. You know I fall for you. Aber noch weich ich aus. Auf meinem Schoß ist kein Platz. Ich suche die Töpfe und koche dem Kind etwas. Süß, warm und frei. Gegen die Kälte der Mauern, das Grauen des Himmels, den Schatten der Schweigeinsamkeit. Ich schenk ein Glas Wein aus, Port nur zur Stärkung, fülle zwei Schüsseln. Soupçonneuse. Über den Rand. Teile Besteck aus, zwei Schöpfe als Löffel, danke mir selber für Speis und Trank, dann sehe ich dich an. Wir reiben uns auf, bis wir uns nicht mehr hören können, kippen das Ich ins Wir, um uns zu schützen, trenne mich von dir, um euch zu täuschen. Es bleibt alles, wie es war. Ich darf nicht sein, du ja. Noch ein Snack? Dem Kind aber schmeckt mein Mahl nicht. Wortlos steht's auf und geht hinaus. Durch die verschlossene Tür. Hab ich dich verdrängt? Sine cure. Ich werd dich schon schaukeln. Und ich esse alles alleine auf. Löffle in die Teller die Leere hinein, wie ich's gelernt. Aber wir werden am Leben nicht satt. Draußen das Land versinkt im Dämmer. Das Licht scheint wohl nicht, aber es war schon schlimmer. Es macht mir schon nichts mehr aus, also nicht mehr viel. Unten steht wieder das Kind und winkt, versinkt in der Dunkelheit. Ade. Natürlich vermisse ich dich jetzt.